haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Jungbrunnen, erster Teil. In meinem Büro saß eine Frau, deren Haut tiefe Falten und Furchen aufwies. An ihren dünnen Fingern zählte ich 5 Ringe, alle aus Gold und mit Schmucksteinen verziert. Ich freute mich auf ein ansprechendes Honorar und hörte ihr entspannt zu. Ich heiße Zoller. Ich bin beinahe 80 Jahre alt. Nie hätte ich gedacht, dass mein Sohn vor mir sterben würde. Nie. Das kann passieren. Es gibt Menschen, die haben kein Talent fürs Altwerden. Mein Sohn war in ihrem Alter. Nicht mehr der Jüngste. Aber es fehlten noch ein paar Jahre bis zur Pension. In meinem Beruf schlägt sich jedes Jahr doppelt im Aussehen nieder. Als Privatdetektiv ist es mir nicht vergönnt, mich in Schönheitsfarmen aufzuhalten. Mein Sohn war erfolgreich und er lebte gesund. Er war glücklich verheiratet. Und aus seinem Sohn aus erster Ehe ist etwas Gescheites geworden. Er hätte keinen Grund gehabt, sich umzubringen. Ihr Sohn hat sich umgebracht. Davon geht die Polizei aus. Und alle anderen auch. Ich aber glaube, dass mein Sohn ermordet wurde. Wie starb er? Zyankali. Angeblich soll er sich das Gift heimlich besorgt haben, auf dem Schwarzmarkt. Aber das ist Unsinn. Mein Sohn verkehrte nicht in solchen Kreisen. Verdächtigen Sie jemanden? Er hat vor 3 Jahren noch einmal geheiratet. Eine jüngere Frau, die jetzt natürlich alles erbt. Das Haus, das Geld, alles. Hatte Ihr Sohn eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja, aber keine sehr hohe. Trauen Sie seiner Frau einen Mord zu? Es fällt mir schwer, so etwas zu glauben. Noch schwerer fällt es mir aber, an einen Selbstmord zu glauben. Frau Zoller überreichte mir einen Umschlag, in dem ich ein paar ungefaltete Scheine erblickte, die durchaus meinen Erwartungen entsprachen. Ich machte mir ein paar Notizen und ging mit voller Brieftasche ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, hat sich wieder eine Leiche in Spee in Ihr Büro verirrt oder ist Ihnen langweilig? Ich könnte Ihnen eine Beschäftigung in der Kantine anbieten. Unser Koch sucht einen Gehilfen. Danke, danke, aber ich koche lieber vor Wut, weil die Polizei einen Mord nur erkennt, wenn das Opfer sich vorher schriftlich angemeldet hat. Wovon reden Sie, Maloney? Seit 3 Wochen ist in dieser Stadt kein Mord geschehen. Die Mörder weichen alle in andere Städte aus, weil sie genau wissen, dass sie in dieser Stadt keine Chance haben, ungeschoren davonzukommen. Und was ist mit dem Zyankali-Mord an Herrn Zoller? Selbstmord, Maloney! Eindeutig eine Wiederholungstat. Hat sich der Mann schon einmal umgebracht? Nein, aber wenn Sie Zeitungen lesen würden, Maloney, dann wüssten Sie, dass es seit einigen Monaten zur Mode geworden ist, sich mit Zyankali umzubringen. 4 Selbstmorde mit Zyankali in 4 Monaten. Und immer waren es Manager in den sogenannten besten Jahren. Weshalb sollten sich die alle mit Zyankali umbringen? Diese Frage sollte Soziologen und die Damen und Herren Journalisten interessieren, nicht aber die Polizei. Grundsätzlich ist es egal, wie und womit sich jemand umbringt. Und wenn die 4 das Zyankali nicht freiwillig zu sich nahmen? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre das Leben halb so schwer. Klingt doch gut, oder? Maloney, ich beteilige mich an einem Wettbewerb. Redewendungen einmal anders. Die originellste wird prämiert. Ich habe noch eine gedichtet. Wer in eine andere Grube fällt, ist selber schuld. Wie finden Sie das, Maloney? Ich rümpfte die Nase und ging. Die Witwe von Herrn Zoller ließ mich in das schöne Haus und offerierte mir einen Cognac. Ich lehnte dankend ab und schaute mich ein wenig um, während Frau Zoller nach etwas suchte. Schließlich setzten wir uns und Frau Zoller lächelte. Ich weiß, Martins Mutter gibt keine Ruhe. Sie will einfach nicht wahrhaben, dass ihr Sohn in einer Lebenskrise steckte. Tat er das, trotz schönem Haus und charmanter Gattin. Martin legte immer großen Wert darauf, dass er mit den Jüngeren mithalten konnte. Er pflegte sich, er trieb sehr viel Sport und er informierte sich über Trends. Wir begannen mit dem Inlineskaten, als bei uns noch niemand darüber sprach. Und als sich alle diese albernen Rollschuhe kauften, wurde er depressiv und nahm sich das Leben. Die Veränderung begann, als er bei einem Triathlon von einem Mann geschlagen wurde, der 3 Jahre älter war als er. Das ist natürlich entsetzlich. Er begann an seiner Leistungsfähigkeit zu zweifeln und er versuchte mit allen Mitteln jünger zu wirken. Er schluckte Vitamine, trainierte noch mehr, ging noch häufiger ins Solarium und im Fernsehen schaute er sich nur noch Serien an, in denen junge Menschen die Hauptrollen spielen. Doch das half alles nichts, weil er in seinem Inneren der Alte alles liebte, der er war. Martin sah viel jünger aus als sie, auch viel leistungsfähiger. Er hätte all das nicht nötig gehabt, aber in diesem Institut haben sie ihm einen Floh ins Ohr gesetzt. Was für ein Institut und was für ein Floh? Das Institut Long Life bietet Hormonbehandlungen an, die angeblich das Leben verlängern und den Alterungsprozess stoppen. Mein Mann verbrachte regelmäßig die Wochenenden in dem Institut. Sie gab mir die Adresse des Instituts und ich machte mich sogleich auf den Weg. Eine junge Frau empfing mich und führte mich in einen Raum, der wie eine Gummizelle aussah und vermutlich auch eine war. Ich spürte einen leichten Stich im Arm und beschwerte mich bei der jungen Frau. Der Schmerz wird schon bald einer Erleichterung Platz machen. Entspannen Sie sich, Herr Manoli, damit wir mit unserer Behandlung beginnen können. Mein Name ist Meloni, Philipp Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Sie sind nicht Herr Manoli? Das ist bedauerlich. Was haben Sie mir gespritzt? Ein starkes Beruhigungsmittel. Spritzen Sie mir sofort ein Gegengift. Ich will nicht ruhig gestellt werden. Das geht leider nicht. Sie werden in 1 Minute und 12 Sekunden einschlafen. Kann ich in der Zwischenzeit noch etwas für Sie tun? Ja, ich will hier raus. Das wäre aber unklug. Ich will hier... Was ist los? Weshalb drehen Sie den Raum? Was ist mit Ihrem Gesicht? Weshalb grinsen Sie so? Was ist mit meinen Knien? Mit meinen Knien? Wer hat Sie weich geklopft? Was? Aber ich... Und wieder liegt mir ein Mann zu Füßen. Um mich herum war tiefste Nacht. Irgendwie hatte ich mir den großen Schlaf anders vorgestellt. Doch es war dunkel und niemand in Sicht, bei dem ich mich beschweren konnte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten Der Jungbrunnen, 1. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Heute der Jungbrunnen. 2. Teil. Was bisher geschah? Frau Zoller zweifelt an der Hypothese, dass sich ihr Sohn mit Cyankali das Leben genommen hat. Meloni soll herausfinden, wer ihm das Gift verabreichte. Bei seinen Ermittlungen stößt Meloni auf das Institut Long Life, in dem Herr Zoller sich Hormone spritzen ließ, um jünger zu wirken und älter zu werden. Eine Frau führt Meloni in einen aseptischen Raum und verpasst ihm eine Spritze, die umgehend wirkt. Meloni bricht bewusstlos zusammen. Mein Nacken fühlte sich steif an und in meinem Hinterkopf spielte jemand Golf. Er knallte den Ball gegen meine Schädeldecke und das Publikum applaudierte. Ich öffnete meine Augen und sah die junge Frau und einen älteren Herrn, der mir gütig zulächelte. So haben wir gut geschlafen. Was? Was soll der Quatsch? Ich wurde außer Gefecht gesetzt und verlange Genugtuung. Ich habe Sie mit einem unserer Klienten verwechselt, Herr Manoli. Er ist jeweils völlig überspannt, deshalb müssen wir ihn ruhig stellen. Sind Sie an einer Verjüngungskur interessiert? Ich mache aus Ihnen einen dynamischen Mann mit Zukunftschancen. Jetzt sehen Sie wie ein Rack aus. Aber schon in 2 Monaten könnten Sie wie ein ewig junger Schlagersänger aussehen. Ich will aber nicht wie eine Sangelschwuchtel aussehen. Ich bleibe lieber herb und gezeichnet. Weshalb sind Sie hier, wenn Sie nicht jünger aussehen möchten? Möchten Sie uralt werden? Wieso nicht? Ich könnte als ältester Maloney in die Geschichte eingehen. Das dürfte schwierig werden. Um sehr alt zu werden, hätten Sie viel früher zu uns kommen müssen. Ab 40 beginnt das, was wir den biologischen Alterungsprozess nennen. Ab 50 ist er kaum noch aufzuhalten. Da müssten Sie schon für ein paar Wochen zu uns kommen. Eine einfache Kur kostet 12.000 Franken. Wenn Sie zusätzlich plastische chirurgische Eingriffe wünschen, können Sie das Universalpaket buchen. Für 50.000 Franken machen wir aus Ihnen einen neuen, einen jüngeren Mann. Sie half mir auf die Beine. Ich fühlte mich wie mein eigener Urgroßvater und wankte aus dem Raum. Herr Gutknecht stellte sich mir als Besitzer des Institutes vor und die junge Frau Blank war die Geschäftsführerin. Ich folgte Gutknecht auf die Veranda und er zeigte auf einen braungebrannten Mann, der aussah wie ein Tennisspieler kurz vor dem Einzug ins Finale. Das ist Herr Schwung. Er hat vor ein paar Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert. Ja, so ist es. Und ich bin trotzdem noch gut im Schwung. Ja. Nomen est omen, wie der Lateiner sagt. Jung bleibt, wer das richtige Zeug schluckt, wie Herr Gutknecht sagt. Na, was sagen Sie? Ist er nicht toll im Schuss für seine 70 Lätze? Was man von Ihnen weniger behaupten kann. Weshalb wenden Sie Ihre tolle Therapie nicht selber an, Herr Gutknecht? Sie sehen so alt aus, wie dieser junge Mann angeblich ist. Leider wirken die Hormone bei mir nicht. Das ist genetisch bedingt. Sozusagen Ironie des Schicksals. Bei mir wirken Sie dafür doppelt so gut. Mühsam ist nur, dass ich auf all die Vergünstigungen verzichten muss, die das Alter so mit sich bringt. Aber selbst wenn ich meinen Ausweis zeige, nimmt mir niemand ab, dass ich Anrecht auf ein Altersabonnement hatte. Die Leute stehen auch nicht auf, wenn ich ins Tram steige. Ja, glücklicherweise kann ich gut von meiner Pension leben. Ihnen ist es ganz offensichtlich besser ergangen als beispielsweise Herrn Zoller. Zoller. Ich habe davon gehört. Er hat sich das Leben genommen. Das kommt ab und zu vor. Sehen Sie, es ist nicht einfach, damit klarzukommen, plötzlich 20 Jahre jünger zu sein und noch sehr viele Lebensjahre vor sich zu haben. Die einen werden euphorisch, die anderen depressiv. Und wer die Therapie nicht bezahlt, kriegt eine Kapsel Cyankali geschenkt. Ich glaube, Herr Maloney möchte das Institut schlecht machen. Soll ich ihm zeigen, zu was für Schlägen ich mit meinen 70 Jahren noch fähig bin? Nein. Keine Gewaltanwendung. Herr Maloney wird uns freiwillig verlassen, weil ich ihn sonst anzeigen werde. Wegen Hausfriedensbruch. Herr Schwung lächelte und stellte sich neben mich. Ich drehte mich um und ging. Das teure Anwesen sah aus wie eine mondäne Privatklinik. Ich tat so, als würde ich das Gelände verlassen. Doch stattdessen schaute ich mich intensiv um und sah, wie Frau Blank mit Herrn Schwung hinter einem Gebüsch verschwand. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen etwas unternehmen. Wieso? Das geht uns alles nichts an. Ich kann jederzeit wieder als Tennislehrer arbeiten und du findest problemlos eine Stelle als Buchhalterin. Oh, du machst es dir verdammt leicht. Ich stecke mittendrin im Schlamassel. Wenn Gutknecht auffliegt, dann fliege auch ich. Und wieso sollte Gutknecht auffliegen? Verdammter Mist! Ich habe gleich geahnt, dass Sie ein Privatschnüffler sind. Tu doch etwas. Biete ihm Geld an, ewige Jugend oder meinetwegen auch Sex. Lass uns wie erwachsene Menschen darüber reden. Gutknecht ist ein Scharlatan, so ist es doch, oder? Er glaubt an das, was er macht. Er ist wie diese Urinella. Er kann heilen und verjüngen, aber nur, wenn man es wirklich will. Oh, sehen Sie mich an? Bei mir hat es geklappt. Ich bin sicher, dass Ihre Fingerabdrücke irgendwo registriert sind. Und anhand dieser Daten lässt sich auch feststellen, wie jung Sie tatsächlich sind. Oh, Sie möchten mich einschüchtern. Ich lasse mich nicht einschüchtern von niemandem. Hört schon auf mit diesen Hahnenkämpfen. Gutknecht ist krank. Wir müssen ihm helfen. Hat er die Männer mit Cyankali vergiftet? Er wird immer unberechenbarer. Wir müssen ihn stoppen. Aber was sagst du da? Gutknecht ist ein harmloser Spinner. Und Sie sind sein Angestellter oder Handlanger. Also gut, ich gebe es zu, ich bin noch keine 40, aber die Leute möchten betrogen werden, so ist es doch. Gutknecht verkauft Illusionen. Ich habe schon Dutzende ältere Herren gesehen, die glücklich dieses Gelände verlassen haben, weil sie sich einredeten, ein paar Jahre jünger auszusehen. Das ist doch harmlos, oder? Gutknecht ist nicht harmlos. Komm, wir müssen zurück ins Haus, sonst schöpft ihr Verdacht. Sie zog Herrn Schwung aus dem Gebüsch und eilte mit ihm zurück ins Haus. Ich sehnte mich nach einem Whisky und näherte mich der Einfahrt. Dort traf ich auf die Witwe, die auf mich zukam. Sie müssen etwas unternehmen, Maloney. Martins Mutter war bei mir mit einer Waffe. Sie drohte mir, sie sagte, dass sie mich umbringen würde, wenn ich vor ihr etwas verheimliche. Ich glaube, sie dreht durch. Und weshalb sollte sie durchdrehen? Ich bin drauf und dran, den Mord an ihrem Sohn aufzuklären. Die Polizei war bei ihr. Man hat angeblich in ihrem Haus Cyankali gefunden. Sie sollte verhaftet werden, widersetzte sich aber und floh. Das ist doch absurd. Weshalb sollte sie ihren Sohn umbringen? Und weshalb sollte sie mich engagieren, um den Mord aufzuklären, wenn sie selber die Täterin ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie mir drohte. Sie glaubt, dass ich das Cyankali in ihr Haus geschmuggelt habe, um den Verdacht auf sie zu lenken. Sie müssen mir helfen. Sie ist hinter mir her. Sie konnten fliehen? Martins Mutter ist auf mein Parfüm allergisch. Sie war schon immer darauf allergisch. Sie musste niesen, gerade als sie schießen wollte. Der Schuss ging in die Decke und ich rannte aus dem Haus und floh im Wagen. Die Farbe wich aus ihrem Gesicht und sie fiel vornüber in meine Arme. Ein Briefträger, der vorbeikam, freute sich über die schöne Liebesszene und zwinkerte mir zu. Ich wunderte mich darüber, dass die zierlich wirkende Frau so schwer war und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mit meinen Muskeln spielen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Jungbrunnen, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Jungbrunnen. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Ein Manager bringt sich angeblich mit Cyankali um. Dessen Mutter will nicht an den Selbstmord glauben und verpflichtet Maloney, damit dieser den oder die Mörder dingfest macht. Maloney landet in einem Institut, in dem sich ältere Männer durch Hormone verjüngen lassen. Doch gerade als Maloney glaubt, den Mord aufklären zu können, nimmt der Fall eine überraschende Wende. Im Haus seiner Klientin wird Cyankali gefunden. Wir eilten in das Institut und fanden Herrn Gutknecht in einem Kellerraum, der als Labor diente. Er blickte freudig auf Ampullen und in gläserne Gefäße, in denen seltsame Flüssigkeiten brodelten. In meiner Jugendzeit war für mich klar, dass ich Arzt werden wollte. Doch meine Eltern waren arm und ich konnte mir kein Studium leisten. Deshalb wurde ich Verkäufer. Einer der Besten. In meiner Freizeit aber experimentierte ich, las Bücher und probierte im Selbststudium Medikamente und andere Substanzen aus. Substanzen, die den Alterungsprozess stoppen sollten. Substanzen, die die Menschheit glücklich machen sollten. Weniger Krankheiten, weniger Gebrechen, weniger Schwäche. Ich begriff rasch, dass ich mit meinem neuen Wissen ein reicher Mann werden konnte. Jugendlichkeit zählt heute mehr als alles andere. Wir wünschen uns das Wissen und die Weisheit eines 70-Jährigen gepaart mit dem Körper eines 20-Jährigen. Was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Was haben Sie ihm gegeben? Ihr Mann war zutiefst verstört, als er zu uns kam. Erstmals hatte er begriffen, dass er sich in einem Alter befand, in dem es nur noch eine Richtung gab. Abwärts. Weshalb aber haben Sie ihn umgebracht? Ich habe ihm geholfen. Ich habe ihn nicht umgebracht. Sie haben die richtigen Verbindungen. Sie können sich jederzeit Giancarlo besorgen. Und ob ich das kann? Hier in diesem Haus lagern größere Mengen Giancarlo. Und wissen Sie weshalb? Ich habe eine romantische, vielleicht eine etwas dramatische Einstellung zum Tod. Ein Biss auf eine Giancarlo-Kapsel halte ich für angemessen genug, für dramatisch genug, um dem Diesseits Adieu zu sagen. Das Giancarlo ist für den Eigengebrauch? Sozusagen. Wer außer Ihnen hat Zugang zu dem Gift? Nur ich und Frau Blank, der ich voll und ganz vertraue. Frau Blank hält Sie für einen armen Irren, der auch nicht vor Mord zurückschreckt. Das kann ich nicht glauben. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nur beseelt von dem Gedanken, der Menschheit zu dienen. Vor allem jener Menschheit, die Geld genug hat, um sich meine Methoden leisten zu können. Dann kommt nur eine Person für den Mord in Frage. Was für ein Motiv hatte Frau Blank? Das ist mir doch egal. Ihre Aufgabe ist es, meine Schwiegermutter zu informieren, und zwar bevor sie mich erschießt. Ich nickte und sagte den beiden, dass sie sich nicht von der Stelle rühren sollten. Bei einem Rundgang durch das Haus traf ich auf mehrere ältere Männer, die sich mit offenen Hemden und weißen Turnschuhen verjüngten, ohne dadurch jünger zu wirken, als sie tatsächlich waren. In der Küche traf ich auf einen weiteren, hoffnungslosen Fall. Üble Sache, Maloney. Die Mutter von Herrn Zoller hat ihren eigenen Sohn umgebracht und jetzt läuft sie amok. Und ich dachte immer, die Polizei rührt ihren Finger nur, wenn ein neues Kreuzworträtsel erscheint. Wir haben einen anonymen Hinweis gekriegt und fanden im Haus der Mutter Giancarlo. Die Frau entzog sich der Verhaftung. Wir haben aber einen zusätzlichen anonymen Hinweis gekriegt, dass sich die Frau hier aufhält. Ein bisschen viel anonyme Hinweise. Die Bevölkerung ist auf unserer Seite, Maloney. Seit Ede Zimmermann ist die Verbrecherjagd wie Lotto spielen. Alle machen mit. Die neuen Fernsehkommissare sind zwar nicht mehr so toll, aber jeder Mitbürger weiß, dass es seine Pflicht ist, sachdienliche Hinweise zu machen. Ich hätte auch einen sachdienlichen Hinweis. Nicht die Mutter ist die Mörderin, sondern eine Angestellte dieses Instituts. Das erscheint mir zutiefst unlogisch, Maloney. Fast zwei Drittel aller Morde sind Beziehungsdelikte. Mann ermordet Frau, Frau ermordet Kind. Kind ermordet Oma, Oma ermordet Opa, Opa ermordet seine Liebhaber, der Liebhaber ermordet seine Schwester und die Schwester ermordet ihren Chef und der Chef seine Sekretärin und die Sekretärin ihren Mann und dann geht wieder alles von vorne los. Er begann, die verhängnisvolle Kette mit einem Filzstift auf die Tapete zu zeichnen. Es entstand ein naives Bild mit Strichmännchen und seltsamen Zeichen. Schließlich gelang es mir, ihn davon zu überzeugen, dass in dem Haus, in dem wir uns befanden, ein Mord der Klärung harrte. Wir suchten nach meiner Klientin und fanden sie. Keinen Schritt weiter, oder ich schieße alle über den Haufen. Die Frau meint es ernst, das spüre ich. Bitte, ich möchte mein biologisch mögliches Alter voll ausschöpfen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Sie wird nicht schießen, dazu ist sie viel zu feige. So feige wie ihr Sohn. Im Namen aller diensthabenden Beamten, ich bitte die Anwesenden, sich im Sinne der Aufklärung der Reihe nach vorzustellen. Mein Name ist Zoller. Und ich schieße, wenn es sein muss. Mein Name ist Schwung und ich gebe zu, mit meinem Alter geschwindelt zu haben. Doch das ist jetzt vorbei. Ich stehe dazu, dass ich noch jung bin. Mein Name ist Blank und ich habe Herrn Zoller und die anderen Arschkriecher umgebracht. Sie gibt es zu, sie muss getötet werden. Mein Name ist Maloney und ich bin dafür, dass Omas, Kinder und Polizisten entwaffnet werden sollten, ehe sie größeres Unheil anrichten können. Mein Name tut hier nichts zur Sache, aber ich bin im Namen des Herrn... Ich meine im Namen des Gesetzes unterwegs. Sie sind alle verhaftet auf der Stelle. Weshalb musste Herr Zoller sterben? Er hat mit mir geschlafen, aber als es ernst wurde, wollte er nichts mehr von mir wissen. So sind sie alle, diese scheinheiligen Business-Typen. Er sagte, ich sei wie ein Jungbrunnen für ihn. Doch als er sich wieder besser fühlte, haute er einfach ab und ging zurück zu seiner Frau. Ich habe meinem Sohn immer gesagt, lass die Finger von den Frauen. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben also einen Mord, ein Motiv und ein Geständnis. Wunderbar, Maloney. Damit wäre der Fall erledigt. Nicht ganz. Weshalb haben Sie das Zyankali in das Haus von Frau Zoller geschmuggelt? Offiziell ging niemand von einem Mord aus. Die Spritze, die ich Ihnen verabreicht habe, war nicht nur dämpfend, sondern auch erhellend. Sie führte dazu, dass Sie im Schlaf die Wahrheit ausplauderten. So erfuhr ich, in welchem Auftrag Sie unterwegs waren. Und da war mir klar, dass ich von mir ablenken musste. Schließlich habe ich in meiner Jugend gerne Krimis gelesen und weiß, worauf es ankommt. Auch ich weiß, worauf es ankommt. Ich werde Sie jetzt erschießen. Nanu, Sie leben noch? Sie hat auf mich geschossen. So unternehmen Sie endlich etwas. Ich kündige sofort, fristlos. Ich will wieder Tennislehrer werden. Der Schuss ging in die Decke. Das ist typisch für einen Laien, Maloney. Die Frau hat im Fernsehen ein paar Krimis gesehen und glaubt zu wissen, wie man einen Schuss abfeuert. Das ist aber gar nicht so einfach. Möchten Sie es noch einmal versuchen? Gerne. Jetzt reicht es aber. Wenn Sie nicht sofort die Waffe fallen lassen, singe ich aus La Traviata vor. Und ich kann Ihnen versichern, dass das grauenhaft klingt. Ich hasse Opern. Ich ergebe mich. Endlich. Damit wäre dieser Fall erledigt. Ich bitte Sie, sich für das Protokoll zur Verfügung zu halten und mir ein paar einfache Fragen zu beantworten. Beginnen wir bei Ihnen, Frau Blank. Wo waren Sie, als Jimi Hendrix starb? Eisernes Schweigen breitete sich aus. Frau Zoller schielte auf die Waffe, die zu ihren Füßen lag, und Herr Schwung übte gedanklich bereits wieder den Aufschlag. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Jungbrunnen, dritter und letzter Teil.